CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte 200 bis 400 nach Christus. Mittelamerika zur Zeit der klassischen Maya, das römische Reich Konstantins des Großen, Indien unter den Maharajas aus der Sippe der Gupta und schließlich das japanische Inselreich zu Beginn der Kaiserzeit. Vier Reiseziele, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die Maya ihren Göttern im grünen Dunkel des Regenwaldes gigantische Pyramiden errichten und über das modernste mathematische System ihres Zeitalters verfügen, tritt im spätantiken Europa das Christentum unter der Ägide des römischen Kaisers Konstantin seinen Siegeszug an. Gleichzeitig formiert sich auf dem indischen Subkontinent, sozusagen am Rand der im Westen bekannten Welt, das zweite Großreich des indischen Altertums, das dem Land eine wirtschaftliche, kulturelle und politische Blütezeit beschert, die in der Geschichte Indiens ihresgleichen sucht. Japan hingegen, lange Zeit völlig von der Außenwelt abgeschnitten, steht noch ganz am Anfang seiner Entwicklung zu einer Hochkultur. Doch auch auf den japanischen Inseln tut sich ab dem dritten nachchristlichen Jahrhundert einiges. Aus einer archaischen Sippengesellschaft formiert sich ein zentral organisierter Staat. Die Dynastie der Tennos, die Japan bis heute entscheidend prägt, ergreift die Macht. Die erste Station unserer Reise führt uns nach Mittelamerika, auf die Halbinsel Yucatan. Im dichten Regenwald der Tiefebene am Golf von Mexiko erlebt ab 200 nach Christus eine Zivilisation ihre Blütezeit, die bis heute zu den faszinierendsten Hochkulturen zählt, die Maya. Sie treiben erfolgreich Handel, schaffen Paläste und Tempelpyramiden, die in der antiken Welt einzigartig sind, rechnen und schreiben auf höchstem Niveau. In ihren prächtigen Städten versammeln sich tausende festlich gekleideter Menschen, um zu tanzen, zu singen und den Göttern Opfer darzubringen. Doch dann, nach nur etwa 700 Jahren, geht diese Kultur aus bis heute ungeklärten Gründen sang- und klanglos unter. Und der Dschungel ergreift Besitz von den Städten der Götterkönige. Ihr Vermächtnis hütet das grüne Dunkel des mittelamerikanischen Regenwaldes, bis Anfang des 19. Jahrhunderts amerikanische und britische Wissenschaftler die Ruinen aufsuchen und die Rätsel der Urwaldstätte und ihrer Bewohner zu ergründen suchen.